Und es gibt noch etwas, das ich auch heute noch nicht gut erklären kann. Besser gesagt, ich kann keine geeigneten Worte dafür finden, um es zu erklären, obwohl ich es mehr als einmal in meinen Werken versucht habe. In »Weder über See noch über Land«, in »Die Schlange im Paradies«, in »Der hermetische Kreis«, in »NOS Buch der Auferstehung«. Während ich in der Nacht oder bei Tagesanbruch schlief, wachte ich schlagartig auf, um mich in einem Zustand zwischen Schlafen und Wachsein zu befinden. Dann begannen elektrische Schwingungen von einem nicht genau zu beschreibenden Zentrum meines Körpers aus hochzusteigen, die immer heftiger wurden, je höher sie stiegen. Ich glaubte, wach zu sein, viel wacher, als es bei Tage sein kann, konnte mich jedoch nicht bewegen. Ich war gelähmt und kein Wort hat meinen Mund entweichen können, auch wenn ich es gewollt hätte. Es gab Tage, an denen das Dienstmädchen ins Zimmer kam, um mir das Frühstück zu bringen, das sie auf den Nachttisch abstellte. Ich sah das Mädchen, hörte es, ohne aus meiner Starre herauszukommen. Das seltsame Phänomen ereignete sich in drei Phasen. Zuerst jenes plötzliche Erwachen, ohne richtig aufzuwachen, meistens bei Tagesanbruch. Es versetzte mich an die Grenze zwischen zwei Welten, ein Empfinden, in einen Abgrund, ins Nichts gezerrt zu werden, das mich aufsaugen würde, wenn ich mich in tiefen Schlaf fallen ließe, in diesen Abgrund, welcher der Tod des Ich, des Bewusstseins ist. Es erzeugte in mir ein unbeschreibliches Entsetzen. Es war, wie wenn man sich in einem Sarg befindet, tot und wieder versucht, zum Leben zu erwachen. Die Trägheit, das Gewicht, die mich zu diesem Nichts zogen, waren unwiderstehlich. Ich kämpfte, um wieder zu mir zu kommen, ohne sicher zu sein, ob es mir gelingen würde, und fühlte, wenn ich es nicht erreichen sollte, dass dies der Tod, die Auflösung sein würde. Ich kämpfte weiter und fiel wieder zurück, kämpfte erneut, verzweifelt, bis es mir endlich gelang. Sodann ereignete sich die zweite Etappe. Ich war wirklich wach, ohne jedoch aufgewacht zu sein. Im Zentrum jener Schwingungen, die es verhinderten, dass ich mich bewege, die mich lähmten, in dieser Zwischenwelt zwischen Schlaf und Wachsein, völlig klar, ohne jedoch das Diesseits noch das Jenseits wahrzunehmen. Den dritten Zustand erreichte ich erst, nachdem ich den Meister gefunden hatte. Es war mir gänzlich unmöglich, dieses Ereignis zu deuten. Über die Starrsucht, die Katalepsie, hatte ich gelesen und befürchtete, dass man mich eines Tages für tot halten und begraben würde, um später wieder im Sarg zum Leben zu erwachen. Wer weiß, ob dies alles nichts anderes war als eine Erinnerung an ein ähnliches Ereignis, das in einer anderen Runde stattgefunden hatte. Ganz ernsthaft dachte ich daran, einen Arzt aufzusuchen. Doch die Befürchtung, er könnte mich für verrückt halten, denn ich würde mit Worten eine so seltsame Tatsache nicht erklären können, die sozusagen nicht physischer Natur war, hielt mich davon ab. Viele Jahre danach erzählte ich meine Erfahrung Professor Jung, der mich aber nicht zu verstehen schien. Auch dem Dalai Lama berichtete ich von dem Phänomen, erhielt aber keine befriedigende Antwort. Nur der Meister gab sie mir. Deswegen musste ich mich ihm bedingungslos anvertrauen. Der Kulturattaché der Botschaft von Italien hieß Hugo Gallo. Er war ein römischer Typ. Seine Augen waren voller Licht, sein Leben Seligkeit. Im Besitz einer klassischen Kultur verwandte er seine Kenntnisse zur Auslegung der Ereignisse der Gegenwart, so dass sie niemals Bruchstücke, sondern allgemein waren, auf der Suche nach fernen Wurzeln und mit Projekten, die das Vorübergehende übertrafen. Er unterstützte unsere Arbeit für das neue Zeitalter mit wertvollen Artikeln. Ich holte seine Beiträge stets selbst in seinem Büro in der Botschaft ab, die damals in einem Gebäude aus roten Backsteinen, ähnlich einem Schloss, untergebracht war und das sich sehr gut mit dem Hügel Santa Lucia in die Straße Moneda einfügte, mit seiner Ecke gegenüber jenem Hügel. Eines Morgens im Jahre 1941 begab ich mich wieder in sein Büro, um seinen Beitrag abzuholen. Ich fand ihn an seinem Schreibtisch sitzend, den Blick verloren auf die Türme und Zinnen des Hügels gerichtet, die man von seinem Fenster aus sehen konnte. Er hatte diesmal keinen Beitrag für mich. Anscheinend wollte er nicht mehr schreiben. aber auf mein Drängen hin begann er in einer seltsamen Art mit mir zu sprechen. Wozu schreiben? Wozu weiter nach außen kämpfen? Du besitzt ein wundervolles Land. Es gibt einzigartige Menschen hier, die man schwerlich woanders in der Welt findet. Soeben lernte ich jemanden kennen und schwieg. Ich entgegnete, der Krieg, Hugo, der Kampf, unsere Feinde, wir dürfen nicht verzichten. Ich weiß schon, Miguel, und ich danke nicht daran, den Kampf aufzugeben, aber daran, ihn auf wirksamere Weise auf anderen Ebenen fortzuführen. Welche Ebenen? Ich verstehe nicht. Nur hier können wir ihn ausfechten. Wenn ich doch an die russische Front kommen könnte, um zu kämpfen. Nein, es gibt eine andere Art, den Feind zu vernichten. Welche andere Art? Ich kenne keine außer jene mit Waffen in der Hand. Es gibt andere Waffen, die nicht nur den physischen Körper vernichten. Und das ist es, womit der Krieg wirklich gewonnen werden wird, oder er ist verloren. Mit jenen anderen Waffen. Ich verstand gar nichts und drang weiter in ihn mit meinen Argumenten. Er verhielt sich sehr ruhig, immer mit dem Blick in die Ferne gerichtet, als ob er auf eine innere Stimme höre, die von den hohen Zinnen aus in ihn drang, jene Zinnen, die in einem durchsichtigen Licht des alten Santiago, jenes weiten Chile, eingehüllt waren. »Es gibt da jemanden, den du kennenlernen müsstest, ein sehr hohes Wesen, ein Landsmann von dir. Welch sonderbares Land ist dieses Chile?« Ich kehrte ohne seinen Beitrag zurück und glaube keinen jemals mehr von ihm erhalten zu haben. Doch ich besuchte ihn weiter, um mich über den Krieg mit ihm zu unterhalten und Informationen von seinem Land zu bekommen. Von Zeit zu Zeit wiederholte er, wie dringlich es doch sei, jenes mysteriöse Wesen kennenzulernen, von dem er mir nichts Näheres mitteilte. So kam es, dass ich eines Tages eigentlich mehr, um meinem kultivierten und geschätzten Freund einen Gefallen zu tun, seine Einladung annahm, ihn zu jener Persönlichkeit zu begleiten, die von einer Aura des Mysteriums umhüllt war, dank der bruchstückartigen Anspielungen und den versteckten Andeutungen, mit denen er sich auf ihn bezog.